Eine neue Woche heisst immer eine neue Episode von Ampere, hier auf SRF Virus. Dein Reiseleiter durch die Welt der elektronischen Musik ist zurück, das mal mit etwas ganz Spezielles im Gepäck, und ich könnte mich nicht mehr darüber freuen. Neben diesem Podcast produziere und spiele ich mit meinem Partner in Crime unter dem Namen QZB, ein Genre namens Drum & Bass. Wir releasen auf einem der grössten Labels dieser Sparte und beschallen stampfwütige Raver wöchentlich in Clubs und an Festivals über den ganzen Globus verteilt. Grund also, das Ganze ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. In dieser Folge showcasen wir ausschließlich Musik von Schweizer Künstlern oder Schweizer Labels. Begleitet wird das Ganze von einer Mini-Doku. Die findest du auf allen gängigen Plattformen, wo Virus vertreten ist. Wärmste Empfehlung, dir das Ganze reinzupfeifen. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Gemächlicher zur Sache. Das ist ein Track von uns, also QZB, namens Delirium, von unserer gleichnamigen EP auf dem Londoner Label Critical Music. Weiter geht's mit etwas konventionellerem. Das ist der Red Eyes Remix von Twin Stars, im Original vom US-Amerikaner Dave Owen, auf dem Label Weapons of Choice aus der Westschweiz. Verspüren ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl und das nicht nur wegen dem Relief. Die bittersüße Nummer hier kommt von ein paar Österreichern und ist auf dem blutjungen Label Drum Army rausgekommen. Die Jungs und Mädels aus Sterns zeigen mit ihrem Imprint, dass Qualitätsmusik nicht immer mit Urbanität verbunden sein muss. Auch bei den Nachbarn ist Drum & Bass schon seit längerem im Mainstream angekommen. In der Heimat genießt das Genre aber noch da sie im Untergrund. Mehr dazu aber in der Reportage auf YouTube, Instagram und Facebook. Schweizer Acts haben, spielen wir in diesem Podcast auch einiges, was bestimmt noch niemand gehört hat, weil es eben auch noch nie oder gar nie rausgekommen ist. Wie das zum Beispiel, das sind die Hauptstädter Confront Audio mit dem Dachstockveranstalter Rick, der Track heisst Prisoner Dub. Wie uns beide während der Gespräche für Doku erklärt haben, hat der Track auf Good Looking Records, also das Label vom Pionier LTJ Buckham, rausgekommen. Leider ist das Label aber dann ein bisschen in der Versenkung verschwunden und der Track somit vermutlich auf ewig ein Update. Das tut dem Ganzen aber nicht wirklich einen Abbruch. Das Lifetime Achievement auf dem legendären Label in Release haben sich die drei absolut verdient. Big up! Direkt aus Luzern in diesem Ort, das ist der Producer Dani mit Criminal Jazz. Eine locker swaggige Scheibe, die den Funk konzentriert auf einen Punkt bringt und auch nach Jahren noch immer in unseren Setlisten umgeistert. Liebe geht aus an Vierwaldstättersee, von dem guten Herr kommt in dieser Stunde definitiv noch mehr. Jazz. We'll be right back. Space ist in England geboren, aber mittlerweile ein globales Ding geworden. Darum released ein Dude aus Vladivostok eben auch auf einem Label aus Zürich. Das ist East Colors mit dem Track Dubby auf dem grössten Label, das es in der Schweiz gibt, namentlich Demand Records. Hat natürlich auch ein bisschen Knowledge für Doku dropped. Check den Content auf YouTube, Facebook oder Insta für Ampere Face-to-Face mit 15 Minuten Laufzeit. Das ist Mind Vibe mit Shadows. Das Ding wird in Kürze released auf Drum Army, steht also noch nicht für die breite Masse zur Verfügung. Wir von Ampere haben aber das Privileg, das Ding schon rauszuhauen. Wie ihr merkt, Drum and Bass kann so ziemlich alles, von experimentell über melodisch und funky bis so treibend und technoid. Kleiner Disclaimer, loset das Ding auf einem richtigen Soundsystem, sonst verpasst ihr die Hälfte vom Tune. Druck für den Brustkorb direkt aus der Ostschweiz. Der Bro heisst Ground und ist wohl der heißeste Newcomer aus der Heimat. Liebe geht raus in Osten. Von unserer letzten EP auf Critical Music. Big ups an alle, die zuhören. Wir machen weiter mit dem NA Remix von Watch Out, wieder auf Demand Records. Thank you. elektronisch und kompromisslos. Neben dem Video, das ihr unbedingt abchecken solltet, haben wir auch eine Spotify-Playlist. Die wird wöchentlich aktualisiert. Also wenn euch irgendetwas gefallen hat aus diesen Shows, findet ihr dort alles. Jede Woche, immer frisch für euer Ohr, von uns zusammengebastelt. Gunfingers Galore. Und nun liest das da von Dani, jupp, der gleich tut wie vorher. Der Tune heisst Slack und ist Teil von seinem Album. Mehr Infos, wenn es dann rauskommt. Immer wieder erfinden Produzenten das Rad so halb neu. Manchmal muss es aber auch tönen wie von früher. Der Track von vorher und der Track, der gerade reinkommt, sind neue Produktionen, erinnern aber durch Referenzen an die guten alten Tage. Vorher Kenobi mit Pale Ale Dub, jetzt Special Victims mit Snake. Lieblingstunes aus dem Repertoire von Schweizer Drum & Bass. Das ist Confront Audio mit Tell Me. Soulige Samples mit einem guten Pop-Appeal machen den Tunes um einen Garant für eine Träne auf dem Heimweg von einer guten Sesh mit der Fam. Hey, vielleicht schon bekannt sein, das ist der VIP, also eine leicht abgeänderte Version von Take It All, einem Titeltrack von unserer zweitletzten EP of Critical Music. Die Sängerin Charlie Briggs hat bereits auf dem Original mit einer Stimmgewalt überzeugt, der VIP zieht den Vibe aber in eine komplett andere Richtung und hat am Tomorrowland Let It Roll und Boomtown gehörigen Schaden angerichtet. What did I expect? I can't break down my walls just to watch me crumble, just to watch me fall. I can't break down my walls just to watch me crumble, just to watch. Online, YouTube, Facebook, Instagram, überall wo Virus halt so am Start ist. unbedingt checken. Dort geht es 15 Minuten lang mit wunderbaren Bildern in Slow Motion und ganz viel schnellen Schnitt auf eine ganz nervöse Musik rund um Drum & Bass in der Schweiz. Also unbedingt einschalten. Are we running rude boy? Zeigt uns Wunderkind Ground mit unreleasedem Feuer wieder mal, wo der Hammer hängt. Der Tune heisst Conduction, kommt auf dem Londoner Label Flex Out Audio raus. Thank you. Ein wahrer OG von der Schweizer Drum-Bass-Szene. Der Track, der gerade reinkommt, ist vom Axiom und heisst Phalanx. Wo ich angefangen habe, Drum-Bass zu hören, hat das Ganze eigentlich immer so getönt. Tech Step hat die düstere und treibende Stilrichtung geheissen, die mich als junger Raver sofort in den Bann gezogen hat. Shirt Up und Kontrollverlust, so hat es etwa uns gesehen. Material von einem weiteren Newcomer, das mal aus der Innerschweiz. Das ist der Producer Noise Splitter mit dem Track Base of Course. Das Ding hat bereits gehöriges Airplay von Noisia bekommen und gilt als karrieretechnischer Meilenstein vom Newcomer aus Luzern. Neben dem Anfertigen von Firetracks betreibt er sein eigenes Label Sign Function Music. Unbedingt abchecken, wenn ihr eure Drum und Bass am liebsten ein bisschen härter habt. After best ganja, pay my respects to Vinny Pantella. I love the sweet sense of media. Wir befinden uns schon wieder am Ende dieser Episode und wie so oft während dieser Stunde gesagt, verweise ich wieder einmal auf die Reportage, die wir gemacht haben. Checkt das Ding unbedingt ab, wenn ihr mehr über das randständige Genre von der elektronischen Musik erfahren wollt. Wir schließen die Woche mit einem Remix von einem von unseren Songs. Das ist «Nine Marks», Remix durch den Dandara aus Basel. Ein Dude, der eigentlich Downtempo macht, aber der DNB-Nummer ein komplett neues Gesicht verpasst hat. Ziemlich gutes After-Hour-Material. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, falls ihr die Tracks direkt in die eigene Playlist kicken wollt, checkt ihr am besten die Spotify-Playlist von Ampere ab, sodass ihr immer das nötige Feuer auf Knopfdruck habt. Big ups an alle, die bei der Doku mitgewirkt haben und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Thank you.